Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 902 an Schiller. Mit ein paar Worten muss ich Ihnen nur sagen, dass es mir diesmal bis auf einen gewissen Grad mit der Farbenlehre zu gelingen scheint. Ich stehe hoch genug, um mein vergangenes Wesen und Treiben historisch als das Schicksal eines Dritten anzusehen, die naive Unfähigkeit, Ungeschicklichkeit, die passionierte Heftigkeit, das Zutrauen, der Glaube, die Mühe, der Fleiß, das Schleppen und Schleifen und dann wieder der Sturm und Drang, das alles macht in den Papieren und Akten eine recht interessante Ansicht, aber unbarmherzig exzerpiere ich nur und ordne das auf meinem jetzigen Standpunkt Brauchbare, das Übrige wird auf der Stelle verbrannt. Man darf die Schlacken nicht schonen, wenn man endlich das Metall heraushaben will. Wenn ich das Papier loswerde, habe ich alles gewonnen, denn das Hauptübel lag darin, dass ich, ehe ich der Sache gewachsen war, immer wieder einmal schriftlich ansetzte, sie zu behandeln und zu überliefern. Dadurch gewann ich jedes Mal. Nun aber liegen von einem Kapitel manchmal drei Aufsätze da, wovon der erste die Erscheinungen und Versuche lebhaft darstellt, der zweite eine bessere Methode hat und besser geschrieben ist, der dritte auf einem höheren Standpunkt beides zu vereinigen sucht und doch den Nagel nicht auf den Kopf trifft. Was ist nun mit diesen Versuchen zu tun? Sie auszusaugen gehört Mut und Kraft und Resolution, sie zu verbrennen, denn schade ist's immer. Wenn ich fertig bin, insofern ich fertig werden kann, so wünsche ich mir sie gewiss wieder, um mich mir selbst historisch zu vergegenwärtigen, und ich komme nicht zum Ziel, wenn ich sie nicht vertilge. Und so viel von meinen Freuden und Leiden. Schreiben Sie mir auch bald was, wie es Ihnen geht. Hermann und sein Gefolge hat sich also schlecht exhibiert. Das goldene Zeitalter hat seine Nachkömmlinge nicht sonderlich versorgt. Leben Sie recht wohl, Jena, den 22. Mai 1803, G.